Kapitel 9. Das Telefongespräch dauert länger, als Patrick gedacht hatte. Nach 6 Minuten kommt er in das Esszimmer zurück. »Soll ich den Champagner nochmal kalt stellen?«, fragt Patrick seine Lebensgefährtin. Konstanze antwortet nicht. Plötzlich legt sie los. »Hallo? Hören Sie? Haben Sie mich nicht verstanden? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Verdammt nochmal! Tun Sie, was ich sage! Sofort! Es ist eine Frechheit, wie Sie mich behandeln! Was machen Sie denn in meiner Wohnung?« Stille. »Ich habe Sie nicht eingeladen! Raus! Auf der Stelle!« Patrick ist fassungslos. Er starrt Konstanze an. Konstanze hält ihre rechte Hand an ihr Ohr. »Hallo! Ja? Ich verstehe Sie gut. Was wollen Sie? Ich soll mich ausziehen! Tanzen!« Konstanze beginnt sich im Kreis zu drehen, schneller und immer schneller. Sie fällt auf den Boden. Patrick stürzt sich auf sie. »Konstanze, Liebste, was ist los? Bitte, sprich mit mir! Wie kann ich dir helfen? Liebling, bitte, öffne die Augen!« Leblos liegt Konstanze auf dem Boden. Patrick nimmt sie in seine Arme. »Bitte, sprich mit mir!« Konstanze öffnet die Augen. Ihre Pupillen sind riesengroß, ohne Ausdruck. Patrick, eben noch der glücklichste Mann auf der Welt, ist verzweifelt. 5 Minuten später sind Rettungswagen und Notarzt da. »Ihre Frau zeigt alle Anzeichen einer Vergiftung.« »Wie? Was? Vergiftung? Wodurch? Ich habe dasselbe gegessen wie meine Frau, außer...« Patrick Reich ist verwirrt. »Ihre Frau muss ins Krankenhaus«, sagt Dr. Stück. »Hier kann ich nur wenig machen. Am besten, Sie kommen mit.« »In welches Krankenhaus bringen Sie meine Frau?« »In das Klinikum am Urban.« »Gut, ich fahre hinterher. Bitte, bitte helfen Sie meiner Frau.« Als Konstanze in den Krankenwagen geschoben wird, ist sie noch immer ohne Bewusstsein.